Die Parteidelegationen aus verschiedenen Ländern, wie die Partei der Sozialisten der Republik Moldau und die der mongolischen Revolutionären Volkspartei, besichtigten das 19. Kim Il-sung-Festival und die neu errichtete Ryomyong-Straße.